Morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. Our wonderful Telegram family all over the world. Unsere wunderbare Telegram-Familie auf der ganzen Welt. So now Jesus makes a little stronger affirmation. Jesus macht jetzt eine stärkere Aussage. He says, believe that I live as one with my Father and that my Father lives as one with me. Er sagt, glaube, dass ich eins mit meinem Vater bin und dass mein Vater eins mit mir ist. Look, first he said that it's a truth that him and the Father are one. Schau, zuerst sagte er, dass es eine Wahrheit ist, dass der Vater und er eins sind. But now he makes a statement that he actually lives like that. Nun sagt er, dass er tatsächlich so lebt. That's very challenging. Das ist sehr herausfordernd. I tell you why. Und ich sage dir warum. Because you and Jesus are one. That's the truth through the finished work of the cross. Wenn du und Jesus eins sind, ist das die Wahrheit des vollbrachten Werks am Kreuz. But that does not mean that you live like that. Aber das bedeutet nicht, dass du so lebst. So you need to have this huge cry in your heart. Du brauchst in deinem Herzen diesen großen Schrei. That you want to live as one with Jesus Christ. Dass du als eins, als Einheit mit Jesus leben willst. Look, then Jesus says, or at least believe me because of the mighty miracles I have done. Dann sagt Jesus, oder glaube zumindest wegen der mächtigen Wunder, die ich getan habe. You know, miracles will always authenticate that we are one with Jesus. Wunder zeigen immer auf, dass wir mit Jesus eins sind. But the sad truth is that the church has become pretty powerless. Die traurige Wahrheit ist, dass die Gemeinden ziemlich machtlos geworden sind. The church does not show this world that we are really one with Jesus through the mighty deeds that we do. Die Gemeinde zeigt dieser Welt nicht, dass wir durch unsere mächtigen Taten wirklich eins mit Jesus sind. We actually supposed to be able to say to the people, wir sollen eigentlich zu den Menschen sagen, if you don't believe me that I'm Jesus one, at least because of the miracles that I've done, you're supposed to believe me. Wenn du mir nicht glaubst, dass ich eins mit Jesus bin, dann sollst du mir wenigstens aufgrund der Wunder, die ich getan habe, glauben. You will find that the gospel in the New Testament was always preached with signs, wonders and miracles accompanying. Du wirst feststellen, dass das Evangelium im Neuen Testament immer mit Zeichen, Wundern und Wundertaten gepredigt wurde. And we should be the same way. Und so sollte es auch bei uns sein. And then Jesus says a statement that is so beautiful in the Passion. Dann macht Jesus eine Aussage, die in der Passion-Übersetzung so wunderschön ist. He says, I tell you this timeless truth. Ich sage euch diese zeitlose Wahrheit. So this is a truth that will be forever and ever and ever. Dies ist eine Wahrheit, die für alle Zeiten gilt. He says, he who follows me in faith, believing in me. Er sagt, wer mir im Glauben folgt und an mich glaubt, he will do the same mighty miracles that I do, wird dieselben mächtigen Wunder tun, die ich tue, even greater miracles than these, because I go to be with my Father. Sogar noch größere als diese, denn ich gehe zu meinem Vater. Look at how beautiful this is. Schau, wie schön das ist. Jesus said, if you don't believe me that me and God are one, just believe me because of the miracle. Jesus sagte, wenn du nicht glaubst, dass der Vater und ich eins sind, dann glaube es aufgrund der Wunder. And then he says, everybody who believes in me, he's going to do greater miracles, so now people can also see that you and Jesus are one. Dann sagt er, jeder, der an mich glaubt, wird größere Wunder tun, damit die Menschen sehen können, dass ihr und Jesus eins seid. Do you know, I've pursued to experience this as my reality in life. Ich habe danach gestrebt, dies als meine Lebensrealität zu erleben. Since my late teenage years. Seit meinen späten Teenagerjahren. And there's something that I've never understood. Etwas habe ich nie verstanden. I always thought it's just believing in Jesus that's the only condition. Ich habe immer gedacht, dass der Glaube an Jesus die einzige Bedingung ist. But it's actually not. Aber das ist es nicht. So Jesus said, yes, you have to believe in me. Jesus sagt, ja, ihr müsst an mich glauben. But then he says, because I go to be with my Father. Aber dann sagt er, denn ich gehe zu meinem Vater. So what's the context? Was ist der Kontext? The context is very simple. Es ist sehr einfach. Jesus and the Father were one. Jesus und der Vater waren eins. When he goes to the Father, he will send the Holy Spirit. Wenn er zum Vater geht, wird er den Heiligen Geist senden. Through the Holy Spirit, Jesus dwells in me. Durch den Heiligen Geist wohnt Jesus in mir. And I can now live in this perfect unity. Und ich kann jetzt in dieser perfekten Einheit leben. So nobody can do greater works than Jesus did, unless you learn to walk closely with the Holy Spirit. Jesus sagte, niemand kann größere Werke tun, es sei denn, du lernst eng mit dem Heiligen Geist zu wandeln. He is the key to all the expressions of the supernatural power of God. Er ist der Schlüssel zu allen Ausdrucksformen der übernatürlichen Kraft Gottes. He opens the treasure chest of heaven for us. Er öffnet für uns die Schatztruhe des Himmels. If you study church history, you'll find something very interesting. Wenn du die Gemeinden studierst, wirst du etwas sehr Interessantes finden. Nobody walked in greater works that I've ever found out about. Niemand, von dem ich je erfahren habe, hat ein größeres Werk vollbracht, who did not have a close relationship with the Holy Spirit. Der nicht eine enge Beziehung zum Heiligen Geist hatte. One of my great heroes of faith is called Smith Wigglesworth. Einer meiner großen Glaubenshelden heißt Smith Wigglesworth. I recently read a statement by his daughter. Kürzlich las ich eine Aussage seiner Tochter. And by his own daughter. Sie sagte Folgendes. She said, if I could say three keys that made my father what he was. Wenn ich drei Schlüssel nennen könnte, die meinen Vater zu dem gemacht haben, was er war. Remember, the guy raised the dead. Denk daran, dass er die Toten auferweckt hat. She said, first of all, he read nothing else except the Bible. Sie sagte, zunächst einmal las er nichts anderes als die Bibel. Her father, Smith Wigglesworth, never read a single book. The only thing he would read, the Bible. Smith Wigglesworth hat nie ein Buch gelesen. Er las nur die Bibel. He would not even allow a newspaper to come inside of his house. Er hat nicht einmal eine Zeitung in seinem Haus erlaubt. Secondly, he celebrated communion every single day. Zweitens, er nahm jeden Tag das Abendmahl. And thirdly, she said he had a very close relationship with the Holy Spirit. Und drittens hatte er eine sehr enge Beziehung mit dem Heiligen Geist. You see, when Jesus said, because I go to the Father. Als Jesus sagte, denn ich gehe zum Vater. What he was saying in a little few verses down. Was er damit sagen wollte ist. That when he goes to the Father, he's sending the Holy Spirit. Dass, wenn er zum Vater geht, er den Heiligen Geist schicken wird. So my question for today is very simple. Meine heutige Frage ist sehr einfach. Are you hungry for the expression of the supernatural? Bist du hungrig, das Übernatürliche auszudrücken, zu leben? So that people can see Jesus in you. Damit die Menschen Jesus durch dich erkennen können. And so you can do greater works than Jesus did. Und damit du größere Werke als Jesus tun kannst. If you really are. Wenn du das wirklich bist. You must. Learn to walk closely with the Holy Spirit. Musst du lernen, eng mit dem Heiligen Geist zu wandeln. There is no other way. Es gibt keinen anderen Weg. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.